Und wir beginnen mit Peter Michael Hamel, Die Kampenwand hoch, 1. Eine Aufnahme mit dem Ensemble Between. Thank you. Peter Michael Hamel, Die Kampenwand hoch, 1. Eine Aufnahme mit dem Ensemble Between, das sind Hans-Jörg Schellenberger Englischhorn, Peter Michael Hamel Orgel, Jamie Sitson und Johnny Hamel Perkussion. Es geht weiter mit N.J. Schneider und seiner Komposition Sehnsucht, The Longing, für Sopran, Klarinette und Klavier. Mit Julia Sophie Wagner, Sopran, Stefan Schneider, Klarinette und Jelena Stojkovic am Klavier. Thank you. Sehnsucht, The Longing, für Sopran, Klarinette und Klavier von N.J. Schneider. Wir hörten Julia Sophie Wagner, Sopran, Stefan Schneider, Klarinette und Jelena Stojkovic am Klavier. Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit einem Werk von Ulrich Stranz, Déjà-vu, für Oboe d'Amore, Solo, mit Hans-Jörg Schellenberger. Thank you. Thank you. Déjà-vu für Oboe d'Amore Solo von Ulrich Stranz. Gespielt hat Hans-Jörg Schellenberger. Und wir machen weiter mit einer Komposition von Constantia Cursi. Hieratici Pisi, Gedichte von Mönchen, Opus 34. Nummer 1 bis zum Ende, Nummer 2 am späten Nachmittag in der Zelle und Nummer 3 Mittag in Thessaloniki. Wir hören Vassilis Agrokostas Männerstimme, Valentin Sanchez Pinheiro Violine und Pascal Schwab Violine, Michael Falter Viola, Ekaterini Constantinu Violoncello, Oksana Martinjuk Akkordeon, Mingfei Fang Saxophon. Die Leitung hat Constantia Cursi. Thank you.

Hieratiki Piisi, Gedichte von Mönchen, Opus 34 von Constantia Gursi, mit Vassilis Agrokostas Männerstimme, Valentin Sanchez Pinero und Pascal Schwab Violine, Michael Falter Viola, Ekaterine Constantinu Violoncello, Oksana Martinjuk Akkordeon und Mingfei Fang Saxophon. Die Leitung hatte die Komponistin. Es geht weiter mit Peter Kiesewetter und Musik für Viola und Zither mit Calvin Hawthorne und Georg Glasl. Thank you. ein Werk von Peter Kiesewetter, Shoshanim, Rosen für Viola und Zither, mit Calvin Hawthorne, Viola und Georg Glasl an der Zither. Und jetzt wieder Peter Michael Hamel mit Die Kampenwand hoch 2. Wir hören wieder das Ensemble Between, Hans-Jörg Schellenberger, Peter Michael Hamel, Jamie Sitson und Johnny Hamel. Thank you. Peter Michael Hamel, Die Kampenwand hoch, 2. Wir hörten wieder Between, das sind Hans-Jörg Schellenberger Englischhorn, Peter Michael Hamel Orgel, sowie Jamie Sitzorn und Johnny Hamel Perkussion. Die kommende halbe Stunde gehört wieder N.J. Schneider und seinem Werk Changes, Konzert für Scheng und Orchester. Die drei Sätze: Der Donner, das Wasser, der See. Eine Aufnahme mit Wu Wei, Scheng und dem Tonkünstlerorchester unter der Leitung von Xinzhao Li. Eine Komposition von N.J. Schneider. Changes, Veränderungen. Konzert für Scheng und Orchester. Wir hörten Wu Wei, Scheng und das Tonkünstlerorchester unter der Leitung von Xinzhao Li.